Mediainhalte, Instagram, YouTube und so weiter. Problembeschreibung. Digitale Inhalte wie Fotos oder Videos umgeben uns mittlerweile täglich im Netz. Wir können sie auf zahlreichen Plattformen hochladen, kopieren oder löschen. Stellt man diese digitalen Inhalte jedoch erst einmal online, wird es recht schnell ziemlich schwierig zu wissen, wem das betreffende Foto oder Video ursprünglich gehört hat. Handelt es sich noch um das Originalfoto oder wurde es verändert? Wie könnte man also den Besitz solcher digitalen Inhalte vertrauenslos dokumentieren? Hier ist die Lösung. Anstatt einer zentralen Firma zu vertrauen, welche den Besitz dokumentiert, könnte dies über eine Blockchain ganz einfach, vertrauenslos, dezentral dargestellt werden. Lädt man ein Foto oder Video hoch, wird der Besitz auf einer Blockchain registriert und damit dokumentiert. Würde dann die Plattform selbst schließen, wären die eigenen hochgeladenen Dateien nicht einfach weg. Der Nutzer besitzt die Daten wirklich selbst. Zusätzlich kann über einen Hash das Foto oder Video so kodiert werden, dass eine Veränderung der Originaldatei zu einem veränderten Hash führen würde. Möchte man den Besitz beweisen, kann man, ähnlich wie bei Kryptowährungen, einfach mit demselben Private Key, mit welchem man das Foto kreiert hatte, etwas signieren und den ursprünglichen Besitz nachweisen. Die große Herausforderung bei dieser Blockchain-Anwendung sind die zahlreichen Möglichkeiten, wie und wo wir digitale Dinge ins Netz hochladen. Es bräuchte also einen Blockchain-Standard, welcher allen Besitz festhält. Ob dies die großen Spieler wie Facebook, Google und so weiter zulassen, wird eine essentielle Frage sein, die über den potenziellen Erfolg einer solchen Anwendung entscheidet. Dass eine solche Blockchain zumindest in einer Nische startet, ist vorstellbar. Eine Skalierung braucht hingegen auf jeden Fall viel politische und wirtschaftliche Power. Nur weil also Firmen eine solche Anwendung versprechen, heißt das noch lange nicht, dass sich diese auch flächendeckend auf einer Blockchain durchsetzen wird. Alternativen gibt es nämlich viele. Entweder wird ein solches System gar nicht gestartet oder einer der großen Player im digitalen Bereich kreiert eine zentrale Datenbank, in der die Hashes der digitalen Dateien als Besitznachweis gespeichert werden. Wenn man dann zum Beispiel ein Foto auf Instagram hochlädt, erhält man einen eindeutigen Hash, welcher mit einem Zeitstempel kombiniert werden kann und so den Nachweis des Besitzes darstellt. Dies wäre dann eine zentrale Alternative für dieses Problem. Ein paar Praxisbeispiele. Ob sich dezentral oder zentral durchsetzen wird, hängt immer vom Vertrauen in die Unternehmen ab. Missbrauchen diese unsere Daten, wird der Ruf nach dezentralen, jedoch nicht so effizienten Lösungen schnell lauter werden. Wir werden in einem der nächsten Kapitel noch einmal von Privatsphäre sprechen, welche durch Blockchain geschaffen werden kann. Ob und inwiefern Fotos, Videos oder andere digitale Dateien im Netz gespeichert werden, wird also nicht nur von einem, sondern von ganz vielen Faktoren abhängen. Jede Firma, welche digitale Speicher anbietet, sollte sie jedoch die unterschiedlichen Möglichkeiten ganz genau anschauen, wenn es darum geht, digitalen Besitz über eine Blockchain darzustellen. Damit meine ich bei weitem nicht nur Instagram und YouTube.